Sura 113, Al-Falaq, das Frühlicht, offenbart zu Mekka 5 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, sprich, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des Frühlichts vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie hereinbricht, und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines jeden Neiders, wenn er neidet.